Also, es ist mein letztes Wort, verehrteste Luise Iwanowna, und auch zum letzten Mal, fuhr der Leutnant fort. Wenn in deinem anständigen Hause nur noch ein einziges Mal ein Skandal vorkommt, so werde ich dich selbst beim Wickel nehmen, wie man das poetisch ausdrückt. Hast du gehört? Also ein Literat, ein Schriftsteller war es, der in deinem anständigen Hause 5 Rubel für einen Rockschoß genommen hat. Hm? So sind sie, diese Schriftsteller. Und er warf einen verächtlichen Blick auf Raskolnikow. Vorgestern passierte in einem Restaurant dieselbe Geschichte. Da hat einer zu Mittag gegessen, wollte aber nicht bezahlen. Ich werde sie, sagte er, in einer Satire schildern. Ein anderer wieder beschimpfte in der vorigen Woche auf einem Dampfschiff mit den gemeinsten Worten die achtbare Familie eines Staatsrates, Frau und Tochter. Vor ein paar Tagen hat man einen Dritten aus einer Konditorei hinaus befördert. So sind sie alle, diese Schriftsteller, Literaten, Studenten, Großmäuler, pfui! Du kannst dich jetzt packen. Ich werde demnächst bei dir vorbeikommen und nach dem Rechten sehen. Hast du gehört? Luise Iwanowna begann mit eiliger Liebenswürdigkeit nach allen Seiten hin zu knicksen und trippelte knicksend rückwärts bis zur Tür. Hier aber stieß sie mit der Rückseite gegen einen stattlichen Offizier mit einem offenen, frischen Gesicht und schönem, dichtem, blonden Backenbart. Es war Nikodim Fomitsch, der Revierinspektor. Luise Iwanowna beeilte sich, einen tiefen Knicks zu machen und flog mit eiligen, kleinen Schritten, beinahe hüpfend, aus dem Büro hinaus. Wieder Gepolter, wieder Donner und Blitz, Wirbelwind und Orkan, wandte sich Nikodim Fomitsch liebenswürdig und freundschaftlich an Ilja Petrowitsch. Hat man ihr Herz wieder in Aufruhr gebracht? Hat man sie wieder aufgeregt? Ich habe schon auf der Treppe gehört. Ach was, sagte Ilja Petrowitsch mit nobler Gleichgültigkeit und ging mit einigen Papieren zu einem anderen Tisch, wobei er die Schultern bei jedem Schritt affektiert mitbewegte. Da, bitte sehen Sie sich's mal an. Der Herr Schriftsteller, Student, ein Gewesener, wollte ich sagen, zahlt nicht, stellt Wechsel aus, räumt die Wohnung nicht. Fortwährend laufen Klagen ein. Er war aber noch gekränkt, dass ich in seiner Gegenwart mir eine Zigarette ansteckte. Selbst aber lumpt diese Sorte herum. Bitte sehen Sie sich ihn doch an. So steht er da, in seiner reizendsten Aufmachung. Armut ist kein Laster, alter Freund. Na, aber wozu reden? Es ist ja bekannt, du bist wie ein Pulverfass, kannst keine Kränkung ertragen. Sie fühlten sich wohl durch irgendetwas von ihm gekränkt und konnten sich nicht beherrschen, fuhr Nikodim Fomitsch fort, sich liebenswürdig an Raskolnikow wendend. Aber das war überflüssig. Er ist der anständigste Mensch, sage ich Ihnen, aber wie ein Pulverfass flammt er auf, kocht über, brennt ab und Schluss. Und alles ist vorbei. Und zu guter Letzt bleibt nur das goldene Herz. Man hat ihn schon im Regiment Leutnant Pulver genannt. »Und was für ein Regiment das war!« rief Ilja Petrowitsch aus, sehr zufrieden, dass man ihm so angenehm geschmeichelt hatte, aber immer noch schmollend.